Falscher Kampf gegen den schwarzen Feind von Mathilde Ludendorff. Wer die Flut der Enthüllungsschriften über den Jesuitenorden liest, die eine Unmenge sachlich begründeter, sehr ernster Anklagen enthalten und zum Teil hohe Auflagen erlebten, und dann das ungeheure wirtschaftliche Aufblühen und das Anwachsen der Macht des Jesuitenordens sieht, der könnte daran zweifeln, ob er überhaupt zu besiegen wäre. Er wird es uns selbst auch schwerlich glauben, dass er schon mit der Marke gezeichnet ist, mit der der Förster die Bäume versieht, die für das nächste Holzfällen vorgesehen sind. Auch die Freimaurerei schöpfte ja aus der Tatsache ihres Wachstums an Macht trotz so vieler Enthüllungsschriften den Wahn, sie sei nicht zu besiegen. Und doch hatte das Aufblühen beider Geheimorden trotz aller Kämpfe einen sehr natürlichen Grund. Es herrscht ein sittliches Gesetz, das jedem falsch geführten Geisteskampf vernichtende Macht fehlt. Das hat einen tiefen Sinn. Es verhindert, dass Irrlehren oberflächlich überwunden werden können, wodurch ja die Gefahr ihres neuerlichen Auftauchens heraufbeschworen wäre. Es ließen sich sehr viele Beweise dafür anführen, dass ein solches Gesetz ganz besonders streng herrscht, wenn es sich um die Bekämpfung einer in ihrer Wurzel sehr unsittlichen Einrichtung oder Lehre handelt. Sie sind Giftpflanzen und wirken zerstörend auf die Menschenseele, und so will denn dieses Gesetz, dass sie nicht unter falschen Gründen abgelehnt, sondern in klarer Erkenntnis ihrer Unsittlichkeit entfernt werden. Der falsche Kampf machte zwei sehr verschiedene Fehler. Sie wurden beide dem Jesuitenorden gegenüber sattsam angewandt. Der erste Fehler ist eine falsche Beschreibung des Feindes. Der zweite ist ein allzu flaches Bekämpfen seiner Lehren. Bei der ersten Kampfart führen falsche Gründe zur Bekämpfung und nach ihrer Widerlegung steht der Feind kräftiger da als zuvor. Bei der letzteren werden die Äste und Zweige der Giftpflanzen beschnitten, aber die Wurzel bleibt unangetastet. Auch dies bedeutet für den Feind eher eine hochwillkommene Stärkung, die Wurzel treibt umso kräftiger. Eine falsche Beschreibung des Wesens der Ordensväter, die sich nicht mit den Erfahrungen deckt, die der uneingeweihte Jesuit und der Katholik mit dem Patres macht, muss in ihnen eine ganz entgegengesetzte als die gewollte Wirkung auslösen. Der uneingeweihte Jesuit erscheint sich selbst und den oberflächlichen Beobachtern katholischen Glaubens wie ein Heiliger. Und so wirkt jede falsche Beschreibung wie böswillige Verleumdung. Der Fehler der falschen Beschreibung entspringt zum Teil einer Unkenntnis des wohlverborgenen Ordenswesens, ist nicht selten aber auch ein bewusstes Abweichen des Kämpfers von dem Tatsächlichen. Oft ist es die eigene sittliche Verworrenheit oder zumindest Unklarheit, die dies herbeiführt. Der Kämpfer fühlt ganz richtig, dass hier eine ungeheure Unsittlichkeit vorliegt, ist aber so unklar in seinen eigenen moralischen Wertungen und deren Wortgestaltung, dass sein Bericht die große Unmoral der Einrichtung gar nicht scharf heraushebt. So fehlt seiner Beschreibung die Überzeugungskraft. Nun will er das entstandene Missverständnis dadurch ausgleichen, dass er ein wenig dick aufträgt, wie man dies fälschend so schonend nennt. Hierdurch wirkt er an dem heiligen Schein des Ordens, den er vernichten will. Er schafft Märtyrer, noch dazu christliche Märtyrer. Dies aber ist die beste Stärkung des Ordens, denn nächst den Katholiken, die Glaubensmord an anderen begehen, wird niemand unter ihnen so hoch geehrt als die, die um der Nachfolge Christi willen unschuldig verfolgt werden. Diese Stärkung ist in unserem Falle so bedeutend, dass der Orden solchem Kampfe zum Teil seinen großen Einfluss unter den Katholiken verdankt. Der falsche Kampf ist überdies ein willkommenes Hilfsmittel für die frommen Patres, um den Ketzerhass unter den Katholiken zu schüren. Alle Gläubigen, die im Beichtstuhl, den Exerzitienhäusern, den Kollegien, die Patres als die frommen, in aufopfernden Liebeswerken sich erschöpfenden Väter kennenlernen, können anhand der falschen Kampfschriften der Ketzer nun leicht von deren abgefeimter Teufelei überzeugt werden. Kein Wunder, dass der Jesuit solchen Kampf sehr schätzt. So ist ihm zum Beispiel der Kulturkampf zu Zeiten Bismarck eine liebenswerte Erinnerung. Solche Kämpfer geben unter anderem den Rat, in jedem einzelnen Jesuiten einen Teufel zu sehen, der zu jeder Art Verbrechen jederzeit bereit sei. An die Stelle solcher Lehren, die dem Orden sehr wohl dienen und deshalb seinen Gegnern die Hoffnung rauben, dass man ihn vernichten könne, muss endlich ein Kampf treten, der sich voll und ganz mit dem Tatsächlichen deckt und nicht im Widerspruch steht mit den Erfahrungen des uneingeweihten Jesuiten und aller Katholiken mit dem Orden. Erst damit ist der Jesuitenorden zum allerersten Male seit seinem Bestehen angegriffen. Eben weil das Unheil solcher Kämpfe so groß war und die richtige Beschreibung der Seelengesetze, nach denen der Jesuit handelt, so unendlich wichtig ist, haben wir der Schilderung der Volldressur so breiten Raum in diesem Werk gewährt. Der gute, zuverlässige Jesuit ist ein induziert Irrer geworden und allen Befehlen gegenüber ein Wachhypnotiker, er ist ein in seinem Seelenkern völlig Abgestorbener. In der Verstellungskunst Meister, schamlos im Umlauern und Verrat, unterscheidet er sich ebenso sehr von einem Teufel als von einem gewöhnlichen Verbrecher. Sein Handeln muss freilich eine umso größere Ähnlichkeit mit diesen beiden haben, je mehr seine eingeweihten Oberen und der General des Ordens die gegenwärtigen Gottheiten ihn einweihen und selbst einem Teufel und einem Verbrecher gleichen. Der Orden ist sogar in seinem Bestand bedroht, wenn er in der befehlenden Leitung und in der kleinen Schar der Eingeweihten nicht eine genügende Anzahl von Teufeln und Verbrechern besitzt. Deshalb ist der Orden so aufgebaut, dass die Anwesenheit eines einzigen Teufels genügt, selbst wenn er nicht das Amt des Ordensgenerals oder seines Admonitors innehat. Wenn auch vollendete Teufel selten sind, so sind sie doch bei jesuitischer Vordressur leichter zu züchten. Der Orden ist aber auch gesichert, wenn unter den Befehlenden einige gewissenstote, gewöhnliche Verbrecher sind, denn über dem Orden steht der Satz »Sint ut sunt« und deshalb kann auch ein längst gestorbener Teufel durch seine Lehren, den Bericht seiner Ordenstaten, durch seine Satzungen und Konstitutionen seinen Segen auf den Orden auswirken lassen. So kann der Jesuitenorden die traurige Zwischenzeit, in der eine gewisse Armut an verwerflichen Gestalten unter den Eingeweihten bemerkbar wäre, gut überstehen. Es wird an keinem seiner unfehlbaren Worte gerüttelt, sie leben fort und werden von den Leichnamen Loyolas, den Maschinen, noch Jahrhunderte später ausgeführt, ebenso wie die Maschine in gleicher Weise weiterarbeitet, wenn der Erfinder längst im Grabe liegt. Ein mit dem tatsächlichen Einklang stehender Kampf wird also einen großen Unterschied in der Wertung der uneingeweihten und eingeweihten Patres machen, immer aber wird er den Orden an sich und seine Dressur als eine ungeheuerliche Unmoral erkennbar machen, seine Lehre als auf der denkbar größten Gotteslästerung, der Gottheit der Ordensgenerale aufgebaut vorführen und sein Handeln oft als Verbrechen erkennen. Diese richtige Beschreibung des Ordens und seiner Mitglieder kann allein dem Kämpfer helfen. Da unsere Schilderung der Dressur und ihrer seelischen Einwirkung sich mit dem Tatsächlichen deckt, kann jeder den Jesuit ebenso gut entlarven wie der Psychiater den Geisteskranken. Sobald man ihn auf seine Halluzinationen bringt, enthüllt er sich. So kann man den Jesuiten, der als Nationaler, als Alldeutscher, als Marxist, als Nationalsozialist, als Protestant, als Völkischer, als Deutschgläubiger maskiert ist, schnell entlarven.